Viertes Buch Siebentes Kapitel bis Neuntes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 1 von Christoph Martin Wieland Viertes Buch Siebentes Kapitel bis Neuntes Kapitel Siebentes Kapitel Geheime Nachrichten Wir haben von Plutarch und aus eigener Erfahrung gelernt, dass sehr kleine Begebenheiten öfters durch große Folgen merkwürdig werden und sehr kleine Handlungen nicht selten tiefere Blicke in das Inwendige der Menschen tun lassen, als die feierlichen, wozu man, weil sie dem öffentlichen Urteil ausgesetzt sind, sich ordentlicherweise in eine gewisse, mit sich selbst abgeredete Verfassung zu setzen pflegt. Die Gründlichkeit dieser Beobachtung hat uns bewogen, in der Geschichte der Pantomime, welche das vorige Kapitel ausfüllt, so umständlich zu sein. Und wir hoffen uns deshalb vollkommen zu rechtfertigen, wenn wir diese Erzählung durch dasjenige ergänzen, was die liebenswürdige Psyche betrifft, mit welcher der Leser schon im ersten Buche, wiewohl nur im Vorbeigehen, bekannt zu werden angefangen hat. Diese Psyche, so wie sie war, hatte bisher unter allen Wesen, welche in die Sinne fallen, wir setzen diese Einschränkung nicht ohne Ursache hinzu, so seltsam sie auch in antiplatonischen Ohren klingen mag, den ersten Platz in Agathons Herzen eingenommen. Und er hatte, seitdem sie von ihm entfernt war, kein Frauenzimmer gesehen, die nicht durch die bloße Erinnerung an Psychen alle Macht über sein Herz und selbst über seine Sinne verloren hätte. Denn die Bewegungen der Letztern laufen sonst nicht immer mit den Erstern so parallel, als manche Romanenschreiber vorauszusetzen scheinen. Die Wahrheit zu gestehen, so war dies nicht die Wirkung derjenigen heroischen Treue und Standhaftigkeit in der Liebe, welche in besagten Romanen zu einer Tugend von der ersten Klasse gemacht wird. Psyche erhielt sich im Besitz seines Herzens, weil die bloßen Erinnerungen, die ihm von ihr übrig waren, ihm einen viel höheren Genuss gaben als die Empfindungen, die ihm irgendeine andere Schöne einzuflößen vermochte. Oder weil er bisher keine andere gesehen hatte, die so sehr nach seinem Herzen gewesen wäre. Eine Erfahrung von etlichen Jahren beredete ihn, dass es allezeit so sein würde, und daher kam vielleicht die Bestürzung, wovon er befallen wurde, als der erste Anblick der schönen Danae ihm eine Vollkommenheit darstellte, die seiner Einbildung nach allein jenseits des Mondes anzutreffen sein sollte. Er müsste nicht Agathon gewesen sein, wenn diese erscheinung sich nicht seiner ganzen seele so sehr bemeistert hätte wie wir gesehen haben. Niemals deuchte ihn, hatte er in einem so hohen grad und in einer so seltnen harmonie alle diese feinern Schönheiten, von welchen gemeine Seelen nicht gerührt werden, vereiniget gesehen. Ihre Gestalt, ihre Blicke, ihr Lächeln, ihre Gebärden, ihr Gang, alles hatte diese Vollkommenheit, welche die Dichter den Göttinnen zuzuschreiben pflegen. Was Wunder also, daß er in den ersten Stunden nichts als anschauen und bewundern konnte und daß seine entzückte Seele noch keine Zeit hatte, auf dasjenige Acht zu geben, was in ihr vorging. In der Tat waren alle ihre übrigen Kräfte so gebunden, daß er wider seine Gewohnheit in dieser ganzen Zeit sich seiner Psyche ebenso wenig erinnerte, als ob sie nie gewesen wäre. Allein als die junge Tänzerin zum Vorschein kam, welche die Person der Daphne spielte, so stellte einige Ähnlichkeit, die sie wirklich in der Gesichtsbildung und Figur mit Psychen hatte, ihm auf einmal, wiewohl ohne daß er sich dessen deutlich bewußt war, das Bild seiner abwesenden Geliebten vor die Augen. Sogleich setzte seine Einbildungskraft durch eine gewöhnliche mechanische Wirkung Psychen an die Stelle dieser Daphne. Und wenn er so vieles an der Tänzerin auszusetzen fand, so war es im Grunde nur darum, weil die Vergleichung den Betrug des ersten Anblicks entdeckte oder weil sie nicht wirklich Psyche war. So gewöhnlich dergleichen Spiele der Einbildung sind, so selten ist es, daß man den Einfluss deutlich unterscheidet, den sie auf unsere Urteile oder Neigungen zu haben pflegen. Agathon selbst, der sich von seiner ersten Jugend an eine Beschäftigung daraus gemacht hatte, den geheimen Triebfedern seiner innerlichen Bewegungen nachzuspüren, merkte dennoch nicht eher, was bei diesem Anlass in seiner Phantasie vorging, bis der Name Psyche, dieser Name, dessen bloßer Ton sonst Musik in seinen Ohren gewesen war, ihn erschütterte und in eine Verwirrung von Empfindungen setzte, die er selbst zu beschreiben Mühe gehabt hat. Wenn wir anders hiervon nach der besondern Dunkelheit, die in unserer Urkunde über dieser Stelle liegt, urteilen dürfen. Was auch die Ursache dieser Bestürzung gewesen sein mag, so ist gewiss, daß er weit davon entfernt war, nur zu argwohnen, der Genius seiner ersten Liebe stutze vielleicht darüber, eine Nebenbuhlerin in seinem Herzen zu finden, welches er von Psychen allein ausgefüllt zu sehen gewohnt war. sein selbstbetrug, wofern es anders einer war, scheint desto mehr Entschuldigung zu verdienen, weil dieser geliebte name wirklich in wenig augenblicken seine ganze zärtlichkeit rege machte. Er bemerkte nun erst deutlich die Ähnlichkeiten, welche die beiden Psychen mit einander hatten, und er verglich sie mit einem Vorurteile, welches der Abwesenden so günstig war, daß die gegenwärtige ihr nur zum Schatten dienen mußte. Ja, wir wissen nicht, ob eine so lebhafte Erinnerung nicht endlich der schönen Danae selbst Abbruch getan haben würde, wofern diese, gleich als ob sie durch eine Art von Divination erraten hätte, was in seiner Seele vorging, nicht auf den glücklichen Einfall gekommen wäre, sich an den Platz der kleinen Tänzerin zu setzen, um die Vorstellung auszuführen, welche sich Agathon von einer idealischen Daphne gemacht hatte. Eine Idee, deren die Geschmeidigkeit ihres Geistes sich so schnell und so glücklich zu bemächtigen wußte, wie wir gesehen haben. Einen schlimmern Streich konnte sie in der Tat der einen und der andern Psyche nicht spielen. Beide wurden von ihrem blendenden Glanze wie benachbarte Sterne von dem vollen Mond ausgelöscht. Und wie hätte auch das Bild seiner abwesenden Geliebten unsern Helden noch länger beschäftigen können, da alle Anschauungskräfte seiner Seele auf diesen einzigen bezaubernden Gegenstand geheftet, ihm kaum zureichend schienen, dessen ganze Vollkommenheit zu empfinden. Da er diese sittliche Venus mit allen ihren geistigen Grazien wirklich vor sich sah, zu deren bloßem Schattenbild ihn Psyche zu erheben vermocht hatte. Wir wissen nicht, ob man eben ein Hippias sein müsste, um zu glauben, daß Schönheiten von einer nicht so unkörperlichen, wiewohl in ihrer Art ebenso vollkommenen Natur weit mehr als Agathon selbst gewahr wurde, zu dieser Verzückung in die idealischen Welten beitragen haben könnten, worin er während des pantomimischen Tanzes der Danae sich befand. Die nymphenmäßige Kleidung, welche dieser Tanz erforderte, war nur allzu geschickt, diese Reizungen in ihrer ganzen Macht und in dem mannigfaltigsten Lichte zu entwickeln. Und wir müssen gestehen, die Göttin der Liebe selbst hätte sich nicht zuversichtlicher als die untadelige Danae dem Auge der schärfsten Kenner, ja selbst den Augen einer Nebenbuhlerin in diesem Aufzug überlassen dürfen. Der Charakter der ungeschminkten Unschuld, welchen sie so unverbesserlich nachahmte, schien dadurch einen noch lebhaftern Ausdruck zu erhalten. Aber einen so lebhaften, daß ein jeder anderer als ein Agathon dabei in Gefahr gewesen wäre, die seinige zu verlieren. Freilich hatten die übrigen zuschauer mühe genug, sich zu enthalten, die rolle des apollo in ganzem ernste zu machen. Aber von unserm helden hatte Danae nichts zu besorgen, und sie fand, daß Hippias nicht zu viel von ihm versprochen hatte. Diese körperlichen Schönheiten, die er nicht einmal deutlich unterschied, weil sie in seinen Augen mit den geistigen in eins zusammengeflossen waren, mochten den Grad der Lebhaftigkeit seiner Empfindungen noch so sehr erhöhen. Sie konnten doch die Natur derselben nicht verändern. Niemals in seinem Leben waren sie reiner, begierdenfreier, unkörperlicher gewesen. Kurz, so widersinnig es jenen aus gröberm Stoffe gebildeten Erdensöhnen, welche in dem vollkommensten Weibe nur ein Weib sehen, scheinen mag, es ist nichts gewisser, als daß Danae mit einer Gestalt und in einem Aufzuge, welche, wenn uns ein Ausdruck des Hippias erlaubt ist, einen Geist hätten verkörpern mögen, diesen seltsamen Jüngling in einen so völligen Geist verwandelte, als man jemals diesseits des Mondes gesehen hat. Achtes Kapitel. Was die Nacht durch im Gemüte der Hauptpersonen vorgegangen. Wir haben schon so viel von der gegenwärtigen Gemütsverfassung unsers Helden gesagt, dass man sich nicht verwundern wird, wenn wir hinzusetzen, dass er den übrigen Teil der Nacht in ununterbrochenem Anschauen dieser idealen Vollkommenheit zubrachte, die seine Einbildungskraft mit einer ihr gewöhnlichen Kunst und ohne, dass er den Betrug gewahr wurde, an die Stelle der schönen Danae geschoben hatte. Dieses Anschauen setzte sein Gemüt in eine so angenehme und ruhige Entzückung, daß er, gleich als ob nun alle seine Wünsche befriediget wären, nicht das geringste von der Unruhe, den Begierden, der innerlichen Gärung, der Abwechslung von Frost und Hitze fühlte, womit die Leidenschaft, mit welcher man ihn nicht ohne Wahrscheinlichkeit behaftet glauben kann, sich ordentlicherweise anzukündigen pflegt. Was die Schöne betrifft, welche die Ehre hatte, diese erhabenen Entzückungen in ihm zu erwecken, diese brachte den Rest der Nacht zwar nicht mit ebenso erhabenen, aber doch in ihrer Art mit ebenso angenehmen Betrachtungen zu. Agathon hatte ihr gefallen. Sie war mit dem Eindrucke, den sie auf ihn gemacht, zufrieden, und sie glaubte, nach den Beobachtungen, die ihr dieser Abend bereits an die Hand gegeben, daß sie sich selbst mit gutem Grunde zutrauen könne, ihn durch die gehörigen Gradationen zu einem zweiten und vielleicht standhaftern Alcibiades zu machen. Nichts war ihr hierbei angenehmer, als die bestätigung des plans den sie sich über die art und weise wie man seinem herzen am leichtesten beikommen könne ausgedacht hatte es ist wahr der einfall sich an die stelle der tänzerin zu setzen war ihr erst in dem augenblick gekommen da sie ihn ausführte allein sie würde ihn gewiß nicht ausgeführt haben wofern sie die gute wirkung davon nicht mit einer art von gewißheit vorausgesehen hätte hätte sie in dem ersten augenblick da sie sich unserm helden in ihrer eigenen person darstellte in ihren gebärden oder in ihrem anzuge das mindeste gehabt das ihm anstößig hätte sein können so würde es ihr schwer geworden sein den widrigen eindruck dieses ersten augenblicks jemals wieder gut zu machen agathon mußte in den fall gesetzt werden sich selbst zu hintergehen ohne das geringste davon zu merken und wenn er für subalterne reizungen empfindlich gemacht werden sollte so mußte es durch vermittelung der einbildungskraft und auf eine solche art geschehen daß die geistigen und die körperlichen schönheiten sich in seinen augen vermengten ohne daß er in den letzteren nichts als den widerschein der erstern zu sehen glaubte der weise Hippias hatte zu viel ursache den Agathon bei dieser gelegenheit zu beobachten als daß ihm das geringste entgangen wäre was ihn des glücklichen fortgangs seiner anschläge zu versichern schien allein er schmeichelte sich zu viel wenn er hoffte Callias werde in dem ekstatischen zustande worin er zu sein schien ihn zum vertrauten seiner empfindungen machen das vorurteil welches dieser wider ihn gefaßt hatte verschloß ihm den mund so gern er auch dem strome seiner begeisterung den lauf gelassen hätte eine danae war in seinen augen ein allzu vortrefflicher gegenstand und das was er für sie empfand zu rein zu weit über die tierische denkungsart eines Hippias erhaben daß er nicht durch eine unzeitige vertraulichkeit gegen diesen ungeweihten beides zu entheiligen geglaubt hätte neuntes kapitel eine kleine metaphysische abschweifung es gibt so verschiedene gattungen von liebe daß es wie uns ein kenner versichert hat nicht unmöglich wäre drei oder vier personen zu gleicher zeit zu lieben ohne daß sich eine derselben über untreue zu beklagen hätte Agathon hatte in einem alter von 17 jahren für die priesterin zu delphi etwas zu empfinden angefangen das derjenigen art von liebe glich die nach dem ausdruck Fieldings ein wohl zubereiteter Rostbeef einem Menschen einflößt, der guten Appetit hat. diese animalische liebe hatte ehe er selbst noch wußte was daraus werden könnte der zärtlichkeit weichen müssen welche ihm psyche einflößte die zuneigung die er zu diesem liebenswürdigen geschöpfe trug war eine liebe der sympathie eine harmonie der herzen eine geheime verwandtschaft der seelen welche sich dem der sie nicht aus erfahrung kennt unmöglich recht beschreiben läßt eine liebe an der das herz und der geist mehr anteil hat als die sinne und die vielleicht die einzige art von verbindung ist welche wofern sie allgemein sein könnte den sterblichen einen begriff von den verbindungen und vergnügungen himmlischer geister zu geben fähig wäre agathon konnte also von dieser gedoppelten art von liebe wovon eine die antipode der andern ist aus erfahrung sprechen allein diejenige worin jene beiden sich ineinander mischen die liebe welche die sinne den geist und das herz zugleich bezaubert die heftigste die reizendste und gefährlichste aller leidenschaften war ihm noch unbekannt es ist also wohl kein wunder daß sie sich seines ganzen wesens schon bemeistert hatte eh es ihm nur eingefallen war ihr zu widerstehen freilich hätte dasjenige was in seinem gemüte vorging nachdem er in zwei oder drei tagen die schöne danae weder gesehen noch etwas von ihr gehört hatte den zustand seines herzens einem unbefangenen zuschauer verdächtig gemacht aber er selbst war weit entfernt das geringste mißtrauen in die unschuld seiner gesinnungen zu setzen was ist natürlicher dachte er als das verlangen das liebenswürdigste aller wesen nachdem man es einmal gesehen hat wieder zu sehen immer zu sehen so urteilt die leidenschaft aber was sagte denn die vernunft dazu die vernunft o die sagte gar nichts übrigens müssen wir doch es mag nun zur entschuldigung unsers helden dienen oder nicht den umstand nicht aus der acht lassen daß er von der schönen danae nichts anders wußte als was er gesehen hatte der charakter den ihr die welt beilegte war ihm gänzlich unbekannt er hatte noch keinen anlaß und die wahrheit zu sagen auch kein verlangen gehabt sich danach zu erkundigen ihm war genug daß er sie gesehen hatte ein sehr gewöhnlicher irrtum schob das was sie in seinen augen war dem was sie selbst war unter sie war ihm das vollkommenste was er sich denken konnte was kümmerte ihn das urteil der welt von ihr ende von neuntes kapitel und ende von viertes buch